Marco Mara. Das stört doch niemand, oder? Ich frage mich nur, ob sie das ohne Erlaubnis oder mit Erlaubnis. Aber es wundert mich, wenn es aus dieser Kirche rauskommt. Mich stört es nicht. Von mir aus ist mir lieber, als was der Papst erzählt. Das US-Militär seinerseits teilte mit, dass... Scheiße. Grüezi.